hat weniger auf der Welt. Du bist eh ein Hurensohn. Doch verdammt nochmal! Verdammt nochmal! Bei uns gibt's Regeln und es gibt nichts anderes, als sich an diese Regeln zu halten. Artikel wird geschrieben und das schreibe ich so, dass es ein Permamann ist. Ich hab gerade eine Juristin hinter mir stehen. Super! Ich hab die Chance voll! Daran kommt, abdrücken! Ein Scheiß-Tricks hat weniger auf der Welt! Es ist für mich eine E-Mail und ich hab einen Music-Rate-Platz. Mich interessiert keine Oma, die mit einem Kaffee trinken gehen will! Ich kann nicht, Oma! Ich hab doch was zu tun! Dann jetzt wie beim Mund. Das kann es nicht sein. Presse zu, Kleister mit der Faust! Du bist eh ein Hurensohn. Glaub nicht, hin raus, wer du bist. Das kostet für mich auch noch eine Zeile. Glaube mir, du bist deines Lebens nie wieder froh. Und jetzt verpiss dich heraus, du Hurensohn. Weil ansonsten vergiss ich mich. Und dann tue ich alles, was ich kann. Wie dumm kann man sein? Wie asozial kann man sein? Und wie respektlos kann man sein? Raus hier, du Stück Dreck! Arschloch, Pizza, Hurensohn! Ich hab die Chance voll! Arschloch, Pizza, Hurensohn! Arschloch, Pizza, Hurensohn! Wenn das nicht passt, kann sich jetzt verpissen! Du bist eh ein Hurensohn! Arschloch, Pizza, Hurensohn! Ich hab die Chance voll! Arschloch, Pizza, Hurensohn! Arschloch, Pizza, Hurensohn! Wenn das nicht passt, kann sich jetzt verpissen! Du bist eh ein Hurensohn. Jeder Sockel, jede Verzauberung, jeder kleine Scheiß, 5000 Gold in die Bank. Dankeschön!